Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Das ist ja ein Format, das bei euch sehr, sehr gut angekommen ist und sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Ich hoffe, das gilt auch für diese Ausgabe, denn ich habe einen tollen Gast bei mir und zwar Ricardo Richter. Hallo. Hey, hallo. Ja, Ricardo, du hast dich da bereit erklärt, mit mir das Interview hier zu machen. Wollen wir direkt mal zur ersten Frage kommen? Ja, natürlich, gerne. Ja, wahrscheinlich eine Frage, die du öfter hörst. Wie bist du zum Synchronsprechen gekommen? Ja, das war tatsächlich relativ zufällig. Also ich habe jetzt irgendwie keine familiären Connections in die Branche oder sowas. Das lief damals über die ja auch nicht ganz unbekannte Sprecherin Jill Schulz inzwischen, früher Jill Böttcher, die hat ja inzwischen geheiratet. Ja. Und die ist mit meinem Bruder in eine Klasse gegangen, der ja auch synchron spricht. Ja. Und ja, die hat irgendwann, als wir so 11, 12 waren oder so, hat die uns irgendwann mal mitgenommen und die meinte, hey, ich kann mir das gut vorstellen bei euch und so, kommt doch mal mit. Ja, und dann sind wir auch wieder drin gelandet. Also das war wirklich relativ zufällig. Ja, und seitdem sind wir dabei geblieben. Also warst du 11 Jahre alt, als du das erste Mal wirklich genau, gesprochen also hast? angefangen habe ich, glaube ich, mit 11 oder mit 12, genau. Was war denn da so deine erste Rolle oder das erste, was du sprechen durftest? Kannst du dich daran erinnern? Also ganz genau an den allerersten Termin erinnere ich mich nicht, aber so eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, ich glaube, das hieß Disneys große Pause oder Schulpause. Das war so ein Zeichentrick, Ja. so eine Zeichentrickserie. Und ja, man fängt ja meistens als Sprecher in der Menge an. Also Menge, das heißt ja dann irgendwie, dass man in der Menge jubelt, in der Menge lacht, mal ein, zwei Sätze so sagt. Und ich glaube, das war im Rahmen von dieser Disney-großen Schulpause. Ja. Ja, das war so einer meiner ersten Projekte. Was fällt dir denn bei dem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Tja, ist eine gute Frage. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt manchmal Rollen, die einem super gut liegen, wo sofort so ein Flow entsteht, die man ja mehr oder weniger locker runterspricht. Ja. Weiß nicht, weil die irgendwie vom Sprachrhythmus einem her selber irgendwie liegen oder selber vielleicht an dem eigenen Sprachrhythmus irgendwie relativ nah dran sind. Aber manchmal gibt es auch so Rollen, die ja sehr kompliziert spielen oder irgendwie, weiß ich nicht, einen komischen Sprachrhythmus haben, an dem man sich erstmal gewöhnen muss und das fällt dann manchmal nicht so leicht. Klar, natürlich, also gewisse Emotionen herzustellen ist natürlich sowieso immer ein bisschen schwieriger. Weiß nicht, jetzt eine super traurige Szene oder irgendwas, ja, was psychologisch vielleicht nicht ganz so einfach ist, keine Ahnung. Das ist natürlich sowieso immer schwieriger zu spielen, als vielleicht jetzt ein ganz normales Gespräch. Aber ja, kann man auch nicht so verallgemeinern. Also wie gesagt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen man spricht und wie der Originalschauspieler das sozusagen auch spielt. Was wäre denn jetzt als Beispiel so eine Rolle, die dir sehr liegt? Oder machst du das vielleicht, oder ist es vielleicht einfacher zu sprechen, wenn man einen guten Schauspieler vor sich hat? Klar, ist natürlich einfacher, wenn man einen guten Schauspieler vor sich hat. Das merkt man auch. Und man ist dann auch motivierter sicherlich. Also wenn man da jetzt jemanden hat, der das irgendwie lustlos im Original runterspielt, wo man schon sieht, der hatte gar keinen Bock oder ja, der kann es vielleicht auch nicht besser, keine Ahnung. Dann ist es sicherlich nicht so spaßig wie jemand, wo man richtig Lust drauf hat, wo man merkt, ah, der spielt gut, da hast du Bock jetzt auch an das Original ranzukommen und dich da ranzutasten. Das macht sicherlich als Synchronsprecher natürlich auch Spaß und man sucht sich auch immer so seine Herausforderungen. Und klar, wenn man merkt, es ist schwierig jetzt, da muss ich jetzt richtig Gas geben, um da wirklich mit dem Original mithalten zu können, dann ist es sicherlich auch interessanter natürlich, klar. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was du dir gar nicht vorstellen kannst, vielleicht? Ach, ehrlich gesagt, also so doof wie es klingt, ehrlich gesagt nein. Also ich spreche tatsächlich alles. Klar, abgesehen davon, dass wir natürlich auch jetzt nicht so die Auswahl haben. Klar, du wirst gebucht und dann kannst du schlecht im Studio stehen und sagen, ja, das gefällt mir jetzt hier gar nicht, das spreche ich nicht. Oder ja. Du sprichst halt, was kommt. Wie gesagt, es gibt spaßigere Rollen, es gibt ein bisschen vielleicht auch nicht so spaßige Rollen. Aber tendenziell, ja, generell gesehen, habe ich da jetzt keine Präferenz. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Hast du dich denn vielleicht schon mal fehlbesetzt gefühlt? Ja, das kommt tatsächlich öfters mal vor, dass dann irgendwie, also man wird ja von sogenannten Disponenten gebucht Und manchmal haben die vielleicht irgendwie eine falsche Stimme im Ohr oder die haben einen vielleicht älter oder jünger im Ohr. Und dann geht man da hin und auf einmal, weiß nicht, dann hatte ich schon so Dinger irgendwie, da war ich dann 14 oder so und musste dann auf einmal oder sollte zumindest um 30-Jährigen sprechen, was natürlich überhaupt gar nicht funktioniert hat. Oder umgekehrt, dass ich, ja, ist jetzt zwar schon länger Zeit nicht mehr vorgekommen oder dass man mal gebucht wird und dann auf einmal irgendwie auf einen 14-Jährigen oder auf einen 13-Jährigen gebucht wurde, was tendenziell ja eher schwierig dann ist umzusetzen, sozusagen. Das stimmt. Mit 14 auf den 30-Jährigen, das ist ja auch Ja, interessant. also klar, natürlich, die Leute merken es ja dann auch und Ja. also, es ist auch schon vorgekommen, dass dann die Regisseure sagen, ey, nimm uns das nicht übel, ist auch nicht deine Schuld, aber das passt gerade überhaupt nicht, weil der ist viel älter im Original oder der ist viel jünger im Original, dass man dann tatsächlich nach Hause geschickt wird. Also das kommt natürlich auch mal vor. Zwar selten, aber kann schon mal vorkommen. Okay. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am allermeisten? Gibt's da irgendwas? Naja, natürlich, ist natürlich interessant, wie auch bei der Schauspielerei, dass man sich in verschiedene Charaktere hineinversetzen kann, dass man sozusagen seine eigenen Grenzen so ein bisschen austesten kann, dass man, ja, dass man sich natürlich von seinem eigenen Charakter entfernt. Und also optimalerweise sollte man sich bei der Schauspielerei ja nie selber schauspielern, Ja, sondern klar. sozusagen immer sich auf die Rolle einlassen. Und klar, es ist schon reizvoll, auch mal ganz andere Charaktere zu spielen, als man selber vielleicht im echten Leben ist. Also sei es irgendwie total der Fiesling oder sei es total, weiß ich nicht, was auch immer, ja. Also was man auf jeden Fall im echten Leben nicht selber repräsentiert, das sind sicherlich die interessantesten Rollen, klar. Wenn man sich dann eben richtig in irgendwie einen Film oder eine Serie reinversetzen kann, so, ne? Genau, richtig, richtig, richtig. Was ist denn der größte Unterschied zwischen realen Filmen und Serien und eben Anime oder Zeichentrick? Der größte Unterschied, es kommt drauf an tatsächlich. Also was man sicherlich sagen muss bei Realfilmen ist natürlich, es etwas schwieriger, die Mundbewegung perfekt zu bedienen, weil logischerweise Zeichentrick ist natürlich etwas ungenauer gezeichnet. Ja, da sind ja nie die exakten Lippenbewegungen gezeichnet. Ja. Und es ist sicherlich etwas einfacher sozusagen synchron zu sein bei Zeichentrickserien. Als bei Realfilmen. Aber ansonsten, also es gibt sicherlich einige Kollegen, die vielleicht behaupten würden, dass es einfacher ist, Zeichentrick zu synchronisieren. Aber das würde ich würde es ehrlich gesagt nicht so verallgemeinern, weil ja, wie gesagt, wenn das ein richtig guter Zeichentrickfilm ist, dann kann der genauso anspruchsvoll sein wie ein richtig guter Realfilm. Also so große Unterschiede würde ich da ehrlich gesagt gar nicht machen. Gibt es denn einen Synchronsprecher, den du vielleicht mal als Vorbild hattest oder vielleicht jemanden, den du mal treffen würdest? Oh Gott, ein Synchronsprecher. Ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich tatsächlich die meisten Synchronsprecher schon mal getroffen habe, so im Laufe meiner Ja, Zeit. das glaube ich. Also jetzt so einen großen Wunsch, da jemanden zu treffen, habe ich nicht. Ja. Ja. Aber also ich muss sagen, so zum Beispiel ein paar, so jetzt, ich kann jetzt keine konkreten Namen nennen, aber teilweise in Amerika haben die auch sehr, sehr gute Synchronsprecher oder wen ich zum Beispiel gerne mal treffen würde, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht den Namen, aber in Amerika gibt es so ein, zwei Leute, die die ganzen Trailer sprechen. Ach Diese so. ganz bekannten Stimmen, Ja. ganz sonoren, bassigen Stimmen, die da die ganzen Trailer synchronisieren. So einen Typen würde ich schon gerne mal kennenlernen, das ist bestimmt lustig. Sprichst du denn lieber alleine oder als Ensemble? Und was sind die größten Unterschiede? Kommt auch drauf an. Also es gibt, es ist leider heutzutage so, dass man, ja, ich sag mal so zu 90% alleine bestellt wird. Ja. Früher war das ein bisschen anders. Da hat man öfters mal noch zu zweit oder zu dritt gesprochen, wenn jetzt so Dialogsituationen da waren. Das ist leider heutzutage nicht mehr ganz so, weshalb auch immer. Aber es ist natürlich schon spannender, wenn du mit jemandem zusammensprichst, weil du kannst dich dann auf den einstellen, du weißt, wie laut der war, du weißt, welche Emotionen der drin hatte in seiner Stimme. Das macht es dir natürlich auch ein bisschen leichter, wenn du darauf reagieren willst, als wenn du da ganz alleine vor dem Mikro stehst. Aber ach, ich glaube ehrlich gesagt, den meisten, in Anführungsstrichen, Laien würde es wahrscheinlich gar nicht, würde wahrscheinlich gar keinen Unterschied auffallen. Also ob man es jetzt zusammen oder alleine aufgenommen hat. Aber wie gesagt, tendenziell ist es natürlich spannender, wenn man vielleicht zu zweit oder zu dritt ist. Aber wird immer weniger gemacht. Es wird leider immer weniger gemacht. Ich weiß nicht, ob es aus Zeitgründen ist oder aus welchen Gründen auch immer, aber ja, fast alles wird heutzutage eigentlich alleine aufgenommen. Gab es denn bereits ein oder mehrere besondere Erlebnisse, also sowohl im Positiven als auch im Negativen? Also positive Erlebnisse gab es bestimmt ganz viele. Negative Erlebnisse gab es zum Glück relativ wenige. Ja, keine Ahnung. Es kommt sicherlich wie in jedem Job. Es kommt natürlich auch mal vor, dass du vielleicht nicht ganz so kompatibel mit dem Regisseur oder mit der Regisseurin bist. Aber da musst du halt Profi sein und da musst du halt klarkommen mit. Und da darf dann auch keine schlechte Laune aufkommen. Das ist dann halt so. Das ist wie in jedem anderen Job auch. Mit manchen Leuten verstehst du dich besser, mit manchen Leuten vielleicht nicht ganz so gut. Aber da musst du halt professionell sein und es dann trotzdem durchziehen. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Also wenn ich ehrlich bin, bin ich ja überrascht, dass sich diese deutsche Synchronkultur sozusagen so gehalten hat. Ja. Weil ja, also auch gerade so in unserem Alter, sage ich mal, ja, viele Leute auch die Originale inzwischen gucken. Also amerikanische Serien werden ja auch oft jetzt inzwischen im Original geguckt. Genau. Ich bin überrascht und im Moment ist, glaube ich, das würden auch, glaube ich, die meisten Kollegen bestätigen, so viel zu tun wie glaube ich, noch nie oder wie lange nicht mehr. Ja. Also der Synchronbranche geht eigentlich gut. Wir haben viel zu tun als Sprecher und klar, das liegt natürlich auch daran, dass es jetzt inzwischen unendlich viele Sender gibt im Fernsehen, die natürlich alle mit Programm bedient werden wollen. Ja, früher gab es halt eine Handvoll Sender, dementsprechend wurde auch weniger synchronisiert. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Also klar, manche Leute sagen irgendwie, die Deutschen sprechen deswegen so schlecht Englisch, weil sie alles auf Deutsch gucken. Aber also ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist auch ein kulturelles Ding hier in Deutschland und ich glaube auch, das wird sich noch eine ganze Weile halten. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, arbeitslos werden. Aber wenn denn so viel rauskommt und wenn man dann so viel zu tun hat, bleibt denn da auch noch genug Zeit für die nötige Qualität? Ja, man muss sagen, also ja, doch, ich würde sagen schon. Natürlich gibt es manchmal ein Projekt, wo du sagst, ey, wenn ich jetzt da doppelt so viel Zeit hätte, dann könnte ich da sicherlich noch mal ein Quäntchen mehr rausholen aus der ganzen Geschichte. Klar, das kommt natürlich auch vor, gar keine Frage. Man muss aber immer Kompromisse machen. Natürlich kann man sich nicht monatelang Zeit nehmen, um einen Kinofilm zu synchronisieren. Das ist weder zeitlich noch finanziell zu machen, also auch für die Synchronfirmen oder für die Produzenten oder für wen auch immer. Man muss halt immer einen Kompromiss eingehen. Also ich glaube, wir Sprecher versuchen immer das Beste zu geben und oft, also ich sag mal so, wir machen auch keinen Unterschied. Also wenn wir jetzt eine mexikanische Telenovela synchronisieren, wo das Original jetzt auch nicht so gut geschauspielert ist, geben wir uns, glaube ich, trotzdem die gleiche Mühe, als wenn wir einen großen Kinofilm synchronisieren. Und dann vielleicht so jetzt, um nochmal auf die mexikanische Telenovela zurückzukommen, dann ja. Ist es vielleicht sogar manchmal im Deutschen besser als das ja. Original, weil wir uns die gleiche Mühe geben wie beim großen Kinofilm. Also von daher, ja. Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass man so viel zu tun hat, dass eben so Serien wie, was weiß ich, Game of Thrones zum Beispiel, das sind ja auch Serien, die man dann mitverfolgt und die werden ja aus Amerika fast schon, nachdem die erste Folge ausgestrahlt wurde, binnen 2, 3 Tagen sind die ja schon auf Deutsch draußen dann. Das ist ja ganz erstaunlich. Das geht relativ Schlag auf Schlag tatsächlich, ja, ja. Also oft sind da nur wenige Tage oder wenige Wochen Unterschied zwischen der deutschen Veröffentlichung und der amerikanischen Veröffentlichung. Ja, man muss auch sagen, die Studios sind inzwischen auch ein bisschen liberaler geworden. Also früher war das alles so mit Kopierschutz und ja, da war alles immer ganz geheimnisvoll und so. Und heute sind sie da auch ein bisschen liberaler und geben schneller die Kopien raus, dass wir das auch schneller bearbeiten können. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein bisschen kleiner geworden, die Zeitdifferenz. Was hältst du denn davon, dass oftmals statt professionellen Sprechern Prominente vors Mikrofon gezerrt werden, um das Marketing für einen Film zu pushen? Naja, also ich sehe beide Seiten. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man das aus marketingtechnischen Gründen macht. Klar, ist natürlich immer ein Aufhänger, hier Stimme XY, Schauspieler XY spricht XY, ist natürlich klar. Natürlich zieht das auch Publikum, gar keine Frage. Da kann ich schon nachvollziehen, aber man muss trotzdem auch fairerweise sagen, dass oftmals doch auch die Qualität darunter leidet. Was ich gar nicht den Prominenten ankreiden will. Aber die sind natürlich keine professionell, oftmals keine professionellen Synchronsprecher oder standen vorher noch nie im Synchronstudio. Und da muss man halt auch so fair sein und sagen, das hört man dann auch durchaus manchmal. Und ja, das ist natürlich nicht so positiv. Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Und solange es die Zuschauer annehmen und solange die Zuschauerzahlen stimmen, wird sich da sicherlich auch nichts dran ändern. Also, dass dann bei Animationsfilmen etc. oft öfters mal Prominente besetzt werden, anstatt ja, professionelle Synchronsprecher. Wobei es natürlich auch, also es gibt auch Prominente, die wirklich, obwohl sie zum Beispiel noch nie im Synchronstudio standen, wirklich sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert haben. Also, es variiert ein bisschen, sagen wir es mal so. Kommt ja auch dann darauf an, ne? Wenn man da einen Prominenten holt wie Harpe Kerkeling zum Beispiel, der ja auch in Frozen mit, in Disney's Frozen mitgesprochen hat. Oder halt so Ja. Manuel Neuer, ne? Der hat ja auch schon eine Synchronrolle gehabt im Disney. Natürlich, klar. Also wenn du jetzt einen Moderator holst oder einen Theaterschauspieler oder einen Filmschauspieler, natürlich bringen die tendenziell eine bessere Leistung, als wenn du jetzt dann Sportler vor das Mikro stellst. Was, wie gesagt, dem Sportler auch gar nicht anzukreiden ist. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht seine Entscheidung, dass er da bestellt worden ist. Aber klar, natürlich, das ist natürlich auch nochmal Unterschiede, klar. Was hältst du denn dann von Aussagen wie die Synchronisation ist schlecht oder der Originalton ist sowieso immer besser? Kann man das überhaupt vergleichen? Naja, wie ich schon gesagt habe, also Synchronisation ist sicherlich immer ein Kompromiss, weil du kannst oftmals, du kannst keine Wortspiele übersetzen. Also zum Beispiel englische Wortspiele kannst du einfach nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen oder irgendwelche Witze. Oder wenn auf irgendwelche Prominenten eingegangen wird, die hier in Deutschland total unbekannt sind in der Serie, da muss man halt überlegen, übernimmt man das jetzt eins zu eins und nimmt im Kauf, dass das hier keiner kennt und keiner lacht. Oder ändert man es halt ab und nimmt dann halt in Kauf, dass die Leute sagen, ja, das ist ja gar nicht, das hat sich ja hier gar nicht ans Original gehalten. Es ist halt immer ein Kompromiss. Ich sag mal so, es gibt solche und solche Synchronisationen tatsächlich. Also, wie nochmal, um nochmal auf die mexikanische Telenovela zurückzukommen, abgesehen davon, dass wahrscheinlich kaum jemand Spanisch spricht, ist es dann vielleicht oftmals doch im Deutschen tatsächlich besser, als es im Original geschauspielert ist. Jetzt nichts gegen mexikanische Telenovelas, aber das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, man muss immer Kompromisse eingehen, man wird es nie perfekt hinkriegen, dafür fehlt natürlich die Zeit, vielleicht fehlt auch manchmal dafür das Geld. Aber ich glaube, so ganz generell gesprochen, liefern wir schon ganz akzeptable Arbeit ab. Und wenn man es auch mit anderen Ländern vergleicht, also mit den Franzosen oder mit den Japanern oder mit den Spaniern, mit deren Synchronisationen, sind wir, glaube ich, ziemlich weit vorne. Also da wird dann oft gar nicht auf die Lippensynchronität geachtet oder ja, die Stimmen passen überhaupt nicht. Also ich glaube, da sind wir Deutschen gar nicht so schlecht, wie wir das machen eigentlich. Das glaube ich auch. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime vorher an? Fast nie. Hm. Und zwar ist das eigentlich nur üblich bei wirklich großen Kinoprojekten. Also wo dann das Studio sagt, ey, wir wollen, dass du das dir vorher anguckst, damit du, weiß nicht, damit du schon mal etwa weißt, worum es geht, etc. Aber die Regel ist tatsächlich, dass du bestellt wirst, dass du hingehst und dass du dann erst vor Ort sozusagen die Szenen siehst, die du auch synchronisierst. Also dann kriegst du eine Einweisung meistens vom Regisseur, also hier, du bist Rolle XY und du machst das und das und so hat das grob sozusagen die Story erzählt wird, damit du so in etwa weißt, worum es geht. Ja. Und aber sage ich mal, 99% der Fällen siehst du tatsächlich erst die Szenen, die du sprichst, auch erst im Synchronstudio. Wann war es denn das letzte Mal so, dass du dir was vorher angeschaut hast? Ich glaube tatsächlich, Tribute von Panem habe ich vorher gesehen. Ja. Ich will jetzt aber auch nicht das drauf beschwören, aber also bei solchen Filmen, ne, bei Ja. wirklich großen Kinoblockbustern, da ist es durchaus üblich, dass die Leute dich vorher dann zu so einem Screening einladen. Wobei man auch fairerweise sagen muss, natürlich, wir kriegen ja auch immer manchmal auch nicht ganz so optimale Kopien sozusagen zum Ja. Synchronisieren, also wo dann Effekte fehlen, die schwarz-weiß sind, wo der halbe Ton fehlt, etc. etc. Das darf man auch alles nicht vergessen. Ja. Aus Kopierschutzgründen ist es halt oft so, dass also wir sehen, also bei solchen großen Projekten sehen wir eigentlich fast nie den wirklich fertigen Film, sondern immer eine schlechtere Variante. Das ist halt so, Hat dir genau. das denn geholfen, dass du das vorher angeschaut hast, jetzt bei dem Be um an dem Beispiel zu bleiben? Ja, Also manchmal ist es schon ganz interessant, damit du so weißt, worum es grob geht und welche Stimmung, in welcher Stimmung der Film spielt und was deine Rolle macht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten Synchronsprecher sind auch Profis genug, um sich da relativ schnell. Also es ist halt auch die Kunst beim Synchronisieren, dass du hast halt nicht, wie vielleicht bei der Schauspielerei, wochenlang Zeit, um dich auf deine Rolle einzustellen oder die Texte zu lernen oder sonstiges, sondern du musst halt hingehen und du siehst dann die Szene ein, zwei Mal und kriegst vielleicht noch eine kleine Einweisung, aber dann musst du halt auch funktionieren, ne? Dann muss das halt auch sitzen. Und da kannst du halt nicht sagen, ja, ich gucke mir jetzt die Szene noch 100 Mal an, sondern du musst halt wirklich auf Punkt funktionieren. Also das ist sicherlich auch eine ja, der Fähigkeiten, die du mitbringen musst, wenn man Synchronsprecher werden will. Beziehungsweise das ist sicherlich auch eine Fähigkeit, die man sich aneignet im Laufe der Zeit. Ja, das ist sicherlich auch einer der Punkte, definitiv. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Eher selten tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich jetzt vielleicht auch nicht so die mega markante Stimme habe. Aber es ist oft so, wenn ich dann sage, ja, ich hab hier den und den gesprochen, dann sagen viele Leute, ah ja, okay, sag mal ein bisschen was und so, und dann erzähle ich vielleicht ein bisschen was und dann sagen die, ja, jetzt wo du sagst, habe ich es im Kopf. Aber dass du wirklich drauf angesprochen wirst, ach, du bist doch hier die Stimme von XY und so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Synchron wirklich diesen Stellenwert in der Gesellschaft hat, was auch leider ein bisschen schade ist, dass die Leute wirklich sich damit beschäftigen. Also wer weiß schon, wie der Sprecher von George Clooney heißt? Ja, ich glaube, das wissen vielleicht 1% der Leute, wenn überhaupt. Ist halt leider so, aber wir haben halt leider nicht so den Stellenwert hier in der Gesellschaft wie natürlich ein Schauspieler oder wie natürlich der Originalschauspieler. Das ist natürlich gar kein Vergleich, klar. Das wäre direkt die nächste Frage. Wie siehst du das denn, dass man halt als Synchronsprecher weniger Aufmerksamkeit bekommt, dass zum Beispiel im Abspann zu einem Film halt nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet sind und nicht vielleicht doch ein Synchronsprecher mal? Das wäre ja. Ja, also wir arbeiten tatsächlich daran. Es gibt auch einen Synchron-Interessensverband, der IVS, und der setzt sich auch ein bisschen dafür ein, dass die Synchronsprecher ja auch ein paar mehr Rechte bekommen. Und einer der Sachen ist zum Beispiel, dass ja, dass quasi darauf bestanden werden soll in Zukunft. Aber wie gesagt, daran wird noch gearbeitet. Das ist noch nichts fix. Dass die im Abspann auch die Synchronsprecher aufgelistet werden. Ich meine, im Abspann steht jeder Caterer drin und jeder Beleuchter und jeder Tonmann. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob die wirklich wichtiger sind als, als vielleicht derjenige, der die Hauptperson synchronisiert hat. Aber wie gesagt, da wird gearbeitet. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das nicht so ist. Andererseits, ja, ich meine, ich finde es auch ganz angenehm, dass man ein bisschen anonymer ist als Synchronsprecher, dass man nicht so im Rampenlicht steht, dass man nicht überall erkannt wird, hat ja auch seine Vorteile. Das muss man ja auch mal sehen. Und ja, ich sag mal so, wer ins Rampenlicht will, muss halt Schauspieler werden. Das ist halt so. Und man sollte jetzt nicht mit der Absicht Synchronsprecher werden, um bekannt zu werden, weil das klappt definitiv nicht. Aber geschauspielt hast du ja auch schon genug, ne? Ja, ich mache ja auch ein bisschen was nebenbei, aber wie gesagt, ich fühle mich auch hinter der Kamera sehr wohl und ja, wie gesagt, es sind zwei unterschiedliche Welten und ja, man darf halt nicht erwarten, dass man jetzt als Synchronsprecher, außer vielleicht in eingeweihten Fankreisen, sehr berühmt wird. Damit sollte man jetzt vielleicht nicht rechnen. Die deutsche Synchronstimme von George Clooney ist übrigens Detlef Bierstedt, nur um das mal Ja, nochmal. sehr gut. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal. Oder ich. Wie läuft denn die Arbeit eigentlich genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Naja, meistens ist es so, du gehst ins Studio, es sind meistens drei Leute, also du plus drei Leute. Das ist ja meistens, also du gehst ins Studio rein und im Studio sitzt meistens, also was heißt meistens eigentlich immer, ein Cutter oder eine Cutterin. Die gucken halt darauf, dass du synchron bist, also dass du auf die Lippenbewegung einigermaßen passt. Die sagen dir dann, wenn du einen Take gesprochen hast, die sagen dir dann, ey, du warst hier ein bisschen zu kurz, du warst da ein bisschen zu lang, mach da mal eine Pause, mach da mal einen Atmer, etc. etc. Also, dass du sozusagen auf die Lippenbewegung einigermaßen kommst. Und hinten drin im Studio, hinter einer Glasscheibe, sitzen dann ein Regisseur oder eine Regisseurin und ein Tonmann oder eine Tonfrau. Ja, klar, also der Tonmann und die Tonfrau, die gucken halt, die pegeln dich halt, dass du nicht zu laut bist, dass du nicht zu leise bist. Die achten darauf, dass du sauber sprichst. Also, wenn du irgendwo einen Klickser drin hast oder irgendwo einen, weiß nicht, so vielleicht einen Spuckeabriss oder sowas, dann sagen die halt, hey, hier in dem Wort warst du nicht ganz sauber, mach das nochmal. Die bedienen natürlich auch die ganze Technik hinten. Ja. Auch ein oft unterschätzter Beruf, der nicht unterschätzt werden sollte. Es ist wirklich nicht einfach, weil du musst ein sehr, sehr gutes Gehör haben, um das machen zu können. Ja, und natürlich dann der Regisseur oder die Regisseurin, die dann die ganze schauspielerische Sache beurteilen. Also die sagen dann, ja, hier zeig mal ein bisschen mehr Emotionen, sei vielleicht ein bisschen lauter, versetz dich mal da und versetz dich mal da rein vielleicht oder denk mal an das und das. Und ein guter Regisseur oder eine gute Regisseurin können auch sehr, sehr viel rausholen. Also da gibt es wirklich große Unterschiede, muss man auch wirklich fairerweise sagen. Aber wenn du da jemand Gutes hinten drin sitzen hast, der kann dann wirklich auch sehr, sehr viel aus dir rausholen. Also wenn der die richtigen Worte bringt, die richtigen Akzente setzt, dann ist das schon ein großer Unterschied, definitiv. Gibt es denn mal so große Rollenangebote, bei denen du wirklich nervös warst, dass du wirklich dem gerecht wirst, oder? Also so richtig nervös bin ich, habe ich, das habe ich, das war ich früher definitiv. Also da war ich Ja. wirklich immer mega aufgeregt, wenn ich dann da stand und irgendwie noch keinen kannte und ja, hier große Welt und jetzt erwarten die alle was von mir. Das habe ich inzwischen natürlich schon ein bisschen abgelegt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber klar, wenn man mal mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man noch gar nichts zusammen gemacht hat, wo du noch gar nicht weißt, wie sind die drauf, was erwarten die von dir, dann ist man sicherlich auch schon vielleicht noch mal ein bisschen aufgeregt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt knieschlotternd im Studio stehe und nicht weiß, was ich machen soll, sozusagen. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kannst du dann die eigene Stimme ausblenden? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich fast alles im Original gucke. Jetzt nicht unbedingt, weil ich es so viel besser finde, sondern einfach, weil ich natürlich die ganzen Stimmen kenne, also die Sprecher, die Stimmen synchronisieren. Und es ist schon ein bisschen nervig, weil du dann immer, wenn du dann da irgendjemand hörst, hast du halt immer jemanden im Kopf, ne? Also du siehst dann nicht den Schauspieler auf der Leinwand gerade, sondern du siehst dann oft halt im Kopf sozusagen den Schauspieler, der es halt, den Synchronsprecher, der es halt gesprochen hat. Das ist schon ein bisschen nervig. Deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich mir auch meine Sachen, ich gucke mir die fast nie an, ehrlich gesagt. Außer jetzt mal, wenn irgendwas im Fernsehen vielleicht zufällig läuft oder so. Aber ich renne jetzt nicht ins Kino extra und gucke mir den Film an, sozusagen, wie ich den synchronisiert habe. Ja. Wie gesagt, wenn irgendwas mal im Fernsehen zufällig läuft, dann lasse ich das auch gerne mal laufen. Aber tendenziell gucke ich dann Sachen tatsächlich auch lieber im Original. Demnächst bist du ja auch wieder auf der großen Leinwand zu hören. In The Amazing Spider-Man 2 sprichst du ja Dane DeHaan, alias der grüne Kobold. Nein, da muss ich dich Nein, gleich bist du nicht? unterbrechen. Okay, kein Ich Problem. spreche den nicht. Aber du bist, normalerweise Ich bist du habe der zwar den Trailer Sprecher. gesprochen, aber Ach so. der Sprecher, der den im Film spricht, wird, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das kann man verraten, wird Konrad Bösherz sein. Ach Ein so, ja auch okay. Sprecher, der sehr, sehr viel macht. Genau, der spricht den. Ich hatte nämlich den Trailer gesehen und dachte so, ja, okay, super, Ja, das ne? ist öfters mal so, dass man das dann, weil ich den ja auch schon öfters mal gesprochen habe, den Ja, Schauspieler, genau. dann wird man halt für den Trailer bestellt, aber es gibt dann oft dann auch nochmal ein Casting für den Film. Ja. Und ja, in dem Fall hat es halt leider nicht geklappt, wo ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich traurig drüber bin. Also ich hätte es natürlich gerne gesprochen, aber es Ja. ist halt so, du kannst halt nicht alles gewinnen. Du kannst halt nicht jedes Casting gewinnen. Und wie gesagt, was wir vorhin ja auch schon besprochen hatten, manchmal ist es dann halt so, dass dann jemand anders die Rolle spricht, aber also ich bin da jetzt auch überhaupt nicht sauer oder traurig oder sonstiges. Also das ist halt so. Ist halt nur schade, wenn man sich dann für einen Schauspieler eine Stimme so gewöhnt hat, ne? Es ist ein bisschen schade, wie gesagt, für die Zuschauer, aber ja, das liegt leider auch nicht in unserer Macht sozusagen als Synchronsprecher. Ja. Die werden ja quasi auch nur gebucht oder halt auch nicht gebucht. Das sind andere Leute, die das entscheiden. Und ja, wenn die halt meinen, dass die dann lieber jemand anderen haben wollen würden, dann ist es halt so. Klar, da muss man das halt akzeptieren. Du bist ja auch im neuen Film von Makoto Shinkai, The Garden of Words, zu hören. Wie war denn die Arbeit an dieser Rolle für dich? War interessant. Also zum einen musste ich mich doch ein Stück jünger machen, weil der im Original auch ein Stück heller als ich war. Also ich hab da quasi den ganzen Film über die Stimme verstellt. Ich hoffe mal, das ist trotzdem gut geworden. In meinen Augen schon. Ohren. Gut, danke. Ohren natürlich. Aber war sehr interessant, weil ich habe, wie gesagt, das war auch seit längerer Zeit mal wieder mein erster Anime und das, ich kannte ehrlich gesagt, weil ich jetzt auch nicht so in dieser Szene drin bin, kannte ich jetzt den Regisseur nicht, aber mir wurde schon gesagt, dass das wohl ein sehr bekannter Regisseur war Ja. und ja, ich fand den Film tatsächlich gar nicht schlecht. Also sowohl von der Zeichnung her war das extrem gut gemacht und auch von der Originalsynchronisation war es sehr, sehr gut und von den Emotionen, die darüber gebracht worden sind. Also generell war das einfach ein cooles Projekt und hat Spaß gemacht, definitiv. Im Anime Dragon Ball Z, der natürlich ein Klassiker ist, hast du ja Son Goten gesprochen früher. Richtig, richtig. Das war ja auch einer so deiner ersten Rollen oder deiner ersten ganz großen Rollen, so würde ich sagen, Richtig, oder? das war, genau, da war ich glaube ich auch so 12 oder 13, als ich den gesprochen habe. Das war einer meiner ersten größeren Serienrollen. Ja, das kann man glaube ich so festhalten, definitiv. Und die hat dir auch gefallen, die Rolle. Ja, ich war riesen Dragon Ball Fan früher. Also meine Mutter musste mir zu Hause alle Folgen aufzeichnen und wenn sie, wehe, sie hat mal eine verpasst, ja, das ging gar nicht. Ja, war bei mir genauso. Genau, richtig. Und ich war riesen Dragon Ball Fan. Also da war ich wirklich, habe ich mich wirklich gefreut, dass das geklappt hat damals. Das war schon was Besonderes. Also das war schon eine Faszination, die ich mir heutzutage vielleicht auch noch mal gerne wünschen würde. Aber Ja. man ist ja heutzutage nicht mehr so großer Fan von solchen Sachen. Aber das war schon ein sehr cooles Projekt, auf jeden Fall, definitiv. Im Original ist das so, wenn Son Goten und Trunks fusionieren, werden sie ja zu Gotenks. Und im Richtig. Original werden sie von beiden Sprechern quasi gleichzeitig gesprochen. Ja, ja, ja, ja. Ich fand das tatsächlich sehr schade, dass wir das nicht Ja. gemacht haben im Deutschen. Ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt, warum, ob das jetzt zeitliche Gründe hatte oder was auch immer. Ja, ich glaube, es ist ja schon so lange her, da kann man ja heute auch offen drüber reden. Ich glaube, Ja, klar. die Leute haben damals nicht so ganz realisiert, wie wichtig das für die Fans war, dieses ganze Dragon Ball, Krams. Und die haben das, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen. Das war halt so, ja, hier Zeichentrick und so, bla bla bla, da können wir mal, weißt du, hier so nicht so ganz so ernst und so weiter. War ein bisschen schade, da sind wahrscheinlich einige Entscheidungen gefallen, die man hätte sicherlich anders machen können, so im Nachhinein. Ja, kann man denen vielleicht auch keinen Vorwurf machen, aber zum Beispiel, die haben ja dann auch riesen Ärger bekommen, als sie dann damals, das war glaube ich Vegeta, ne? Der Ja, wurde falsch besetzt am Anfang, so mehr oder weniger. von Santiago Ziesma wurde der erst Genau, gesprochen. also wobei ich Santiago, also hochgeschätzter Kollege von mir, den trifft da, gab, also das war auch ein bisschen unter aller Sau von den Fans damals, dass er das so ein bisschen alles abbekommen hat. Also es war ja nicht seine Entscheidung, ihn Ja. darauf zu besetzen, sondern es war ja die Entscheidung der Synchronfirma oder der Produktionsfirma. Und ja, der wurde ja dann auch relativ schnell aus dem Amt gejagt von den Fans. Ja. ja, genau. Also ich glaube, da hätte man sich damals von Synchronseite mehr damit beschäftigen müssen, wie wichtig dieses Projekt sozusagen für die Fans ist und Ja. dass das nicht ein 0815 Zeichentrickfilm ist. Und ja, war ein bisschen schade, aber ich glaube, im Endeffekt ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden im Deutschen. Also ich glaube, man kann damit leben, was im Endeffekt daraus geworden ist. Ich hatte ja letztens auch mal mit Santiago gesprochen und er ist auch gar nicht böse darum, dass er nicht mehr dem Vegeta sprechen. Nein, also wie gesagt, Santiago trifft da absolut gar keine Schuld. Das Nein. war einfach eine Entscheidung von der Synchron- oder von der Produktionsfirma. Ist halt so, aber wie gesagt, Santiago, hochgeschätzter Kollege, und das war halt auch ein bisschen, was da im Internet dann teilweise abging und so weiter, Ja. dass er dann da beschimpft worden ist oder keine Ahnung. Also das ging natürlich gar nicht, aber gut, war halt so. Anfangs bist du sehr oft in Anime zu hören gewesen, unter anderem als Mokuba Kaiba in Yu-Gi-Oh!, Tsubasa Ozora in Super Kickers oder Kira Yamato in Gundam Seed. Wie stehst du denn zu Anime und welche Rolle nimmt einen besonderen Stellenwert bei dir ein? Genau, ich habe ja zum Beispiel auch zwei Digimon-Staffeln gesprochen. Das sollte ja nicht unerwähnt Nein, bleiben. natürlich nicht, natürlich nicht. Waren jetzt ja auch nur ein paar nein. Beispiele. Ja, also wie gesagt, früher wurden natürlich viel mehr Anime synchronisiert, weil natürlich dieser große Anime-Hype damals, so vor 10 Jahren circa, vorhanden war. Der ist leider ja ein bisschen ausgeklungen. RTL 2 oder sowas, die bringen ja kaum noch Animes oder gar keine mehr, ich weiß es gar nicht genau. Ja. Das war ja früher alles voll mit Animes. Klar, dementsprechend habe ich natürlich früher auch mehr synchronisiert, weil einfach auch mehr zu tun war. Animes generell stehe ich sehr offen gegenüber, hat mich schon immer fasziniert, war für mich auch nie so Kinderkram oder so, wie es ja oftmals dargestellt wird. Also es gibt ja wirklich ernsthafte Animes, die sich mit ernsthaften Themen auseinandersetzen, Ja. die wirklich gut gezeichnet sind, die auch gar nichts für Kinder sind, auch von der Brutalität her etc. Ja, klar. Also von daher bin ich da sehr, sehr positiv eingestellt. Welche Rolle? Ja, wie gesagt, Son Goten, das war schon eine besondere Rolle. Also das, weil ich einfach auch den Anime sehr gut fand selber damals, war das schon eine faszinierende Geschichte damals. Yu-Gi-Oh! Habe ich damals, glaube ich, auch verfolgt. Digimon habe ich damals auch verfolgt. Also das waren schon so die interessanten Rollen, definitiv, klar. Das heißt, du verfolgst auch so das Anime-Genre noch so ein bisschen mit. Ja, also ich habe es leider auch ein bisschen so aus dem Auge verloren in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt zum Beispiel habe ich in letzter Zeit mal bei Attack on Titan reingeguckt. Das Ja. ist auch gerade so eine sehr gehypte Anime-Serie. Richtig. Sehr brutal, muss man dazu sagen. Ja. Aber klar, also wenn ich irgendwo was sehe, was mich reizen könnte, dann bin ich auch heute nicht abgeneigt, da mal reinzugucken. Hat dir Definitiv das nicht. gefallen, Attack on Titan? Genau, ich habe, weiß nicht, so die ersten 10 Folgen oder so gesehen bis jetzt und hat mir sehr gut gefallen. Definitiv. Das wird jetzt ja auch im Sommer kommt das ja auch in Deutschland raus. Ach, Im tatsächlich, okay. Spätherbst, meine ich, um Gut. jetzt nichts Falsches zu sagen. Könntest du dir Ja. vorstellen, eine Rolle zu übernehmen? Es war so ganz spontan. Klar, wenn da ein Angebot kommt, immer her damit. Ich weiß aber gar nicht, wo das synchronisiert wurde, ob es überhaupt in Berlin synchronisiert wird oder woanders, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich. Es ist derselbe Publisher, zumindest wie bei The Garden of Words zum Beispiel. Ja, okay. Und ich denke mal, es Naja, ist vielleicht kommt wahrscheinlich. er dann. Vielleicht kriegst Vielleicht du. kriegst du eine Anfrage. Dann weißt du zumindest ja schon mal, was dich erwartet, ne? Richtig, genau, richtig. Du bist ja jetzt der Stammsprecher von Josh Hutcherson. Wie kam es denn dazu? Ja, wie es halt immer so ist bei diesen Stammsprechern, zufällig. Also, du weißt ja vorher nicht, welcher Sprecher entwickelt sich zu einem Star oder welcher Sprecher wird in Zukunft viele Filme machen. Das heißt, es ist oft tatsächlich zufällig. Also, du wirst eingeladen zu einem Film, wo man den vielleicht noch gar nicht kennt, den Schauspieler. Ja. Und dann sprichst du den halt mal und dann kommt vielleicht ein Jahr später noch ein Film, dann sprichst du den vielleicht noch mal und auf einmal kommt ein Film nach dem anderen mit dem Typen und dann sehen die Leute, aha, der hat den ja schon mal zweimal gesprochen, dann bestellen wir den jetzt wieder. So schleicht sich das manchmal ein. Also es ist eigentlich selten der Fall. Also ich meine, wie gesagt, man ist ja nicht von einem Tag auf den anderen ein Superstar, sondern es ist ja oft so, dass sich das wirklich über Jahre hinweg entwickelt, was vielleicht die meisten Leute gar nicht mitbekommen, weil es dann vielleicht Filme sind, die man gar nicht so kennt oder Ja. unbekanntere Filme. Klar, natürlich ist es dann oftmals auch so, wenn die Leute dann merken, aha, das ist jetzt ein Star geworden, der macht jetzt jedes Jahr seine zwei, drei Filme, dass man dann vielleicht auch nochmal ein Casting mitmachen muss, also wo dann mehrere Leute eingeladen werden, die dann auf die Rolle vorsprechen. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es so, dass sich das mehr oder weniger einschleicht. Also du sprichst den irgendwann mal und dann mal vielleicht nochmal und dann vielleicht nochmal und ja, und dann bist du mehr oder weniger der Stammsprecher. Aber Ja. was wir vorhin ja auch schon besprochen hatten, es ist halt nicht immer so. Also du kannst auch ganz schnell mal in einem Film den dann nicht mehr sprechen. Das ist halt so. Und du freust dich ja quasi mit, wenn er jetzt mehr Erfolg hat, dann wirst du ja Natürlich, wahrscheinlich. klar. Also ich profitiere davon natürlich Ja. auch. Keine Frage. Will man gar nicht verhehlen. Natürlich freue ich mich, wenn ein Sprecher, den ich regelmäßig spreche, viel zu tun hat. Schauspieler. Dementsprechend habe ich auch viel zu tun. Und klar, das ist natürlich immer nicht verkehrt. Definitiv, definitiv. Hat dir denn die Rolle gefallen, die er in Tribute von Panem spielt, also den Peter? Ich fand's cool. Also ich mag den Typen irgendwie. Also hat er auch ziemlich emotional rübergebracht, wenn er da seine Reden hält etc. Ich hoffe, ich habe das auch einigermaßen gut rübergebracht. Doch, war Und wirklich super. Ich habe den im Kino zweimal gesehen, ich fand den klasse. sehr gut, sehr gut. Und ja, natürlich. Also ich finde den coolen Typen. Ich habe den jetzt schon in 4, 5 Filmen gesprochen oder vielleicht sogar mehr, ich weiß gar nicht genau. Und ja, also macht immer wieder Spaß, den zu sprechen, definitiv. Hast du denn im Falle von Panem auch die Bücher gelesen? Ja, tatsächlich habe Tatsächlich, ich echt? jetzt den ersten und zweiten Teil gelesen in Ah, okay. Vorbereitung auf den Kinofilm. Ah. Genau, wenn es eine Buchvorlage gibt und es so ein großer Kinofilm ist, dann ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man sich da mal ein bisschen einliest vorher. Den dritten Teil habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, den werde ich jetzt aber auch bald mal anfangen, wenn ich dann den dritten und vierten Kinofilm sprechen werde. Ja. Ja, aber ich habe die ersten zwei Bücher habe ich gelesen. Hast du die denn so von dir aus gelesen oder wurdest du quasi Nee, zugebracht, die zu das lesen? war, wie war das denn? Hab ich die sogar davor gelesen, bevor ich wusste, dass ich den spreche? Das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe die tatsächlich sogar bestellt gehabt, bevor ich überhaupt wusste, dass ich den sprechen werde. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich so ein Interessensding. Du hast ja auch Aaron Taylor Johnson gesprochen, in Kick-Ass zum Beispiel. Genau, den habe ich jetzt auch schon mehrmals gesprochen, auch Ja. nicht jedem Film, aber Nee. auch schon mehrmals jetzt gesprochen. Kick-Ass 1 und 2 unter anderem oder Herr der Diebe und ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt dafür in Teufelsküche komme, aber heute lustigerweise habe ich den zum Beispiel in dem neuen Godzilla-Film gesprochen, der jetzt bald rauskommen wird, Ach ja, wo okay. ja auch schon der Trailer und so weiter draußen ist Ja, und richtig. da werde ich den. Wenn ich jetzt nicht umbesetzt werde, Ja. werde ich den aller Voraussicht nach auch sprechen. Das hört sich doch gut an. Die Rolle in Kick-Ass. Exklusive News auf Seven hier Dubs. in diesem Format. Ja. Ja. Ja, das ist auch eine coole Rolle gewesen. So in Kick-Ass und so, ne? Konntest du Ja, dich. das war schon echt eine coole Geschichte. Also Kick-Ass auch inzwischen einer meiner Lieblingsfilme. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? So einen ganz anderen Beruf, also vielleicht nicht. Also ich glaube schon, dass ich eher so in die Schauspielerei, ins Synchronsprechen gehöre. Vielleicht, ich hatte mal überlegt, mich vielleicht mal mit ein paar Geschäftsideen, die aber auch noch alle sehr unreif sind, unausgegoren sind, mich Ja. vielleicht selbstständig zu machen, nebenbei. Ja. Aber ich glaube, ich werde der Branche auf jeden Fall erstmal treu bleiben. Was machst du denn so neben dem Beruf am liebsten? Also außer 64.000 Euro bei Wer wird Millionär zu gewinnen? Das musst du jetzt Richtig. einfach rein. Ja, was mache ich? Ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine mega außergewöhnlichen Hobbys. Also ich treibe relativ viel Sport tatsächlich, gehe gerne ins Fitnessstudio, spiele Tennis, treffe mich gerne mit Freunden, bin auch gerne mal im Nachtleben unterwegs, am Wochenende. Ich bin auch ein Zocker, muss ich sagen. Ja, ich spiele gerne mal mit meiner PlayStation, oder am Computer. Was denn so für Spiele? Das war schon auch mal meine Leidenschaft, ehrlich gesagt. Ich gucke sehr, sehr viele Filme. Ich bin bestimmt 4, 5 Mal im Monat im Kino. Ah, okay. Ja, sowas alles. Also jetzt nichts mega Außergewöhnliches, aber ja, wie man halt so seine Zeit verbringt. Aber ein richtiger Cineast, also. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Also ich gucke auch die ganzen amerikanischen Serien, bin ich am Durchgucken. Ich gehe, wie gesagt, sehr, sehr gerne ins Kino. Ja, das kann man, glaube ich, schon so festhalten, dass ich da schon meine Leidenschaft habe, definitiv. Gab es denn da letztens im Kino vielleicht mal so eine Enttäuschung oder so wirklich so einen Film, wo du sagst, boah, den Film muss ich echt anderen mal empfehlen oder so? Ah, ich überlege gerade, also was habe ich gesehen? 12 Years a Slave ist ein sehr, sehr guter Film, kann ich Ja. wirklich jedem empfehlen. Ja, den habe ich auch gesehen. Gravity fand ich auch sehr, sehr gut. Jetzt habe ich gerade aktuell Her gesehen, Ja. war auch sehr gut der Film. Also in letzter Zeit sind sehr, sehr viele gute Filme raus. Also im Endeffekt alle Filme, die jetzt so für den Oscar nominiert waren, Ja. habe ich quasi durchgeguckt Ja. und war eigentlich keine richtige Enttäuschung dabei. Nee, Okay. war, glaube ich, alles ziemlich cool. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal Synchronsprecher zu werden? Was kann man für Ratschläge geben? Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht leicht reinzukommen, weil es natürlich schon eine relativ kleine Branche ist. Also es gibt vielleicht, weiß ich nicht, ich rate jetzt mal ins Blaue hinein, aber es gibt vielleicht deutschlandweit 400, 500 Synchronsprecher, die wirklich davon leben können, sage ich mal. Also die vielleicht das nicht nur als Nebenjob machen, sondern wirklich das hauptberuflich machen. Das heißt, es sind schon relativ wenige Leute, aber es werden tatsächlich auch immer wieder neue Leute gesucht. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Es ist natürlich immer leichter, wenn man früh anfängt. Also, wenn jetzt jemand mit Ende 20 auf einmal auf die Idee kommt, ich will Synchronsprecher werden, muss man einfach realistisch sagen, dass es wahrscheinlich eher schwierig wird. Weil Außer man hat natürlich eine Schauspielausbildung. Das ist was anderes. Also wenn man jetzt, sage ich mal, nicht als Synchronkind anfängt, also sage ich mal mit 12, 13, 14, 15 angefangen hat, dann wollen die Leute meistens schon eine Schauspielausbildung sehen. Also, dass man vielleicht am Theater gespielt hat oder dass man wirklich privaten Unterricht genommen hat oder dass man wirklich an einer staatlichen Schauspielschule war. Sonst ist es tatsächlich relativ schwierig reinzukommen. Das heißt also, ich kann jedem empfehlen, wenn man das wirklich machen will, es ist nie zu spät, das würde ich jetzt auch, das muss man auch sagen, aber es ist natürlich leichter, wenn man wirklich früh anfängt. Beziehungsweise, wenn man wirklich trotzdem Interesse daran hat und nicht mehr vielleicht der Allerjüngste ist, dass man einfach Schauspielunterricht nimmt. Man muss Schauspielunterricht nehmen, sei es privat, sei es, weiß nicht, an der Hochschule oder keine Ahnung, einfach mal am Theater anfängt. Ich weiß es nicht. Das wären so die Ratschläge, die ich geben könnte. Und dann einfach mal sich bewerben. Also einfach mal vielleicht ein kleines Demo abschicken an die einzelnen Synchronfirmen mit dem Lebenslauf, wo vielleicht drinsteht, was man schon gemacht hat oder wie man sich vielleicht schon schauspielerisch betätigt hat. Ja, dann einfach hoffen, dass man vielleicht mal gebucht wird. Im Endeffekt, sonst großartige andere Ratschläge kann man eigentlich gar nicht geben. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du so der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ja, also ich freue mich natürlich, wenn den Leuten was gefällt, was man selber macht. Natürlich hört man dann auch immer gerne positives Feedback. Mich freut es auch, wenn die Leute da wirklich hinterher sind und wenn sich manche Leute auch damit beschäftigen und vielleicht auch mal wissen, wer da wem gesprochen hat. Wie gesagt, es kommt ja eigentlich relativ selten vor, aber umso mehr freut es einen, wenn es so ist. Ja, ansonsten guckt weiter unsere deutsch synchronisierten Fassungen, damit wir nicht arbeitslos werden. Und ja, also freut mich, wenn man, es freut mich, wenn es euch gefällt und es freut mich natürlich positives Feedback zu hören. Gar keine Frage. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an dich, dass du bei diesem Interview mitgemacht hast. Hat mir Ja, riesen Spaß gerne. gemacht. Und ja, ich hoffe dann an euch, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut und natürlich auch uns auch wieder hier einige Kommentare und natürlich positives Feedback dann da lässt. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.